Kadetten sein Schuh, weil die sich das nicht gefallen. Und schickt dann den Graf einen Tänzel zu. Als der Graf das ließ, wurde er empört und schickte seine Armee los. Doch der tänzelnde Bube machte seine Truppen wahr. Und er tänzelte. Hat der tänzelnde Bube das Reich der Strombuben für sich gewonnen.